Ich hätte niemals gedacht, dass ich dich überhaupt mal bekomme. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Frau überhaupt mal kriege. Aber es ist doch passiert. Das Schicksal dieser Liebe hat dafür gesorgt, dass ich heute im Eher wieder liege. Ich war von heute auf morgen einfach mal wieder glücklich. Doch es dauerte nicht sehr lange und auf einmal plötzlich wurde alles anders. Es kamen die ganzen Krisen. Sollte es doch nicht sein, sollten wir zu viel riskieren. Es ging draußen spazieren, da sollte ich es sehen. Du nimm ein anderes, ja, und es erbrach mir mein Leben. Ich habe doch einfach alles mal für uns aufgegeben. Nun ist es wieder zu spät und ich muss alleine aufstehen. Und alleine meine Wege jetzt mal wieder gehen. Es erbrach mir mein Herz, ja verdammt, ich leide. Nun sitze ich hier alleine, es tut weh, weil ich gerade weine. Was hat dieser Typ, was ich nicht habe? Seine bessere Aussichtslage. Das hätte ich nie gedacht, dass du irgendwann ein Neun hast. Nachdem du glücklich wirst und nicht mehr von mir träumen kannst. Du weißt genau, dass ich dir doch immer treu war. Und auf meine kleine Perle mach ich dich nie gedacht, dass du irgendwann ein Neun hast. Nachdem du glücklich wirst und nicht mehr von mir träumen kannst. Du weißt genau, dass ich dir doch immer treu war. Und auf meine kleine Perle mach ich stolz war. Ja, sag mir, bist du jetzt glücklich? Ja, oder doch auch nicht? Ich habe dich mal geliebt, aber mein Herz jetzt gefickt. Warum musst du auf einmal alles so hart jetzt kommen? Du hast mir jeglichen Zweifel mal an der Liebe genommen. Nun sitze ich hier und schreib diesen einen Text. Schau mir Bilder von uns an, ja, und ich vermiss dich echt. Hat das Schicksal der Liebe vielleicht doch einfach nur recht? Ich bin einfach zu dumm, um dich zu lieben. Oder liefere ich die Vorlagen, ja, um mit mir zu spielen? Ich weiß nur, es tat noch nie, so wie jemand zu verlieren. Bin deprimiert und schau raus, jetzt geht jeder seines Weges. Es ist echt ein scheiß harter Abschnitt des Lebens. Wenn ich im Bett jetzt liege, sehe ich nur pure Leere. Ja, es ist verdammt so, weil ich mich immer noch nach dir sehne. Ich hoffe, wir können bald mal über alles reden. Und dich bei mir zu haben, würde ich echt alles geben. Das hätte ich nie gedacht, dass du irgendwann ein Neun hast. Nachdem du glücklich wirst und nicht mehr von mir träumen kannst. Du weißt genau, dass ich dir doch immer treu war. Und auf meine kleine Perle mach ich das nie gedacht, dass du irgendwann ein Neun hast. Nachdem du glücklich wirst und nicht mehr von mir träumen kannst. Du weißt genau, dass ich dir doch immer treu war. Und auf meine kleine Perle